Kundgabe 5361. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.04.1952. Fall der Engel. Karfreitagsbotschaft. Ihr alle, die ihr auf Erden wandelt, ihr seid von meiner Liebe ergriffen worden. Und für euch sind Möglichkeiten geschaffen worden, wieder in das Urverhältnis zu mir eintreten zu können. Euch war eine Zeit zugebilligt worden, zu dieser Umwandlung aus einem völlig gottwidrigen Verhältnis zur Wiedervereinigung mit mir. Euch wurden alle Gnaden erschlossen, dieses Ziel zu erreichen. Und meine nie endende Liebe hilft nach, wo ihr zu versagen droht. Aber eines kann auch meine übergroße Liebe zu euch nicht: euren Willen zu wandeln aus meiner Macht heraus. Euer Wille ist der Faktor, mit dem gerechnet werden muss, der allein die Wandlung vollbringen muss und ebenso gut auch versagen kann. Denn euer Wille ist geschwächt durch den, der mein Gegner ist, und euch, die er in die Tiefe stürzte, durch die Sünde wider mich, auch in der Tiefe behalten möchte, und euch daher den Weg zu mir verlegt in jeder Weise, der also auch euren Willen schwach erhalten möchte und dadurch unfähig, die Wesenswandlung zu vollziehen. Der Wille aber ist darum schwach, weil das Wesen, das noch in seiner Gewalt ist, auch bar jeder Liebe ist und darum keine Kraft entfalten kann. Denn die Liebe ist Kraft in sich und würde unfehlbar auch dem Willen die nötige Stärkung verleihen. Das Wesenhafte, das ihm gehört, ist völlig geschwächten Willens und vermag nicht, sich selbst zu erlösen von seiner Herrschaft über sich. Und diesem Wesenhaften brachte ich Hilfe. Könnet ihr Menschen nun verstehen, was mich bewog, zur Erde niederzusteigen und euch Rettung zu bringen? Ich war das Gleiche im Anbeginn, wie das durch Luzifer in den Abgrund gestoßene Geistige. Ich war aus der Liebe Gottes hervorgegangen als Engelsgeist und erkannte Gott als den Inbegriff aller Macht und Kraft und Herrlichkeit von Ewigkeit. Ich stand als Gegner Luzifers zu dem, der uns erschaffen hatte, aus seiner Liebekraft. Auch ich konnte Gott nicht sehen, doch meine Liebe zu ihm war meine Seligkeit. Aber auch die Liebe zu dem von Gott abgefallenen Geistigen erfüllte mich und ließ in mir den Plan reifen, an der Erlösung dieser aus der Macht der Finsternis mich zu beteiligen, weil ich wusste um die Macht Luzifers und um den Einfluss auf das willenlose Geistige. Ich wollte ihm helfen in der Weise, die allein den Gegner besiegen konnte. Ich wollte die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, um gegen ihn vorgehen zu können und das Ziel zu erreichen, ihm die Wesen abzuringen und so Gott wieder zuzuführen, von dem sie ausgegangen waren. Ich wollte diesem Gefallenen die Kraft erwerben und sie ihnen zuwenden, auf dass sie starken Willens wurden und sich freimachen konnten aus der Gewalt des Satans. Die Willensschwäche ist Mangel an Liebekraft, also Folge einer lieblosen Gesinnung. Wollte ich nun diesen Wesen starken Willen vermitteln, so musste ich sie zur Liebe zu bewegen suchen und ihre Liebe wieder erst erwecken durch meine Liebe. Ich musste sie befreien aus seiner Gewalt, indem ich ihm den Kaufpreis zahlte für die Seele, die er gefangen hielt. Er selbst gibt zwar niemals die Zustimmung. Er gibt niemals die Seele frei, doch die Seele hat nun selbst die Kraft, sich zu befreien, woran er sie nicht hindern kann, wenn sie sich meiner Kraft bedient, die ich ihr willig zuleite, so sie bereit ist, sie anzunehmen, also von den am Kreuz erworbenen Gnaden Gebrauch zu machen. Ich habe für alle Seelen diesen Kaufpreis gezahlt, durch mein Leiden und Sterben am Kreuz. Eine jede Seele kann ihre Freiheit wiedererlangen, wenn sie sich nur mir zuwendet. wenn sie ihrem Willen die rechte Richtung gibt, wenn sie mich anerkennt und mein Erlösungswerk und zu mir rufet um Hilfe. Um den Willen dieser Wesen zu stärken, bin ich gestorben am Kreuz. Ich setzte eine übergroße Liebe der Macht des Satans entgegen und besiegte ihn, so dass auch die härteste Fessel zersprengen kann, wer sich an meine Seite stellt. Zwei aus der ewigen Liebekraft hervorgegangene Wesen rangen wiedereinander. Ich aber bediente mich dieser Liebekraft. Ich kämpfte für Gott und mit Gott. Die Liebe erfüllte mich gänzlich, und mein irdischer Körper wurde so nach zum Träger der ewigen Gottheit. Meine Lichtseele schloss sich ihr zugleich mit dem Körper an, und es hatte nun die Vereinigung stattgefunden, die auch jedes von ihm erschaffene Einzelwesen eingehen sollte laut Bestimmung von Ewigkeit, um als vollendet nun wirken zu können in Licht und Kraft und Seligkeit. Der urgeschaffene Geist war abgefallen von Gott. Er empfing Licht und Kraft im Übermaß und missbrauchte sie zum Wirken gegen Gott. Gottes Kraft durchflutete auch ihn, doch er nützte sie im negativen Sinn und entfernte sich dadurch stets mehr und mehr von Gott. Die Kraft aus Gott zu nützen in seinem Willen aber führt auch zur völligen Verschmelzung mit ihm, die ich als Mensch, Jesus, auf Erden erreichte durch die Liebe. Die Liebe ist die stärkste Macht und muss auch den Willen so beeinflussen, dass er sich Gott zuwendet. Und diese Kraftzuwendung für den Willen der Menschen auf dieser Erde habe ich als Mensch durch mein Leiden und Sterben am Kreuz, durch unsägliche Schmerzen und übergroße Qualen erworben. Und jeder kann sich dieser Kraft bedienen, der mich anerkennt und in sich selbst die Liebe zur Entfaltung bringt. Jeder Mensch wird seinem bisherigen Herrn entfliehen wollen und es auch können, der mich als Retter und Erlöser anruft um Hilfeleistung. Denn diesen lasse ich nicht in die Hände meines Gegners fallen. Ich löse seine Fesseln und mache ihn frei. Ich kann dies aber nur tun, so wie der Wille des Menschen selbst die Erlösung anstrebt. Wider seinen Willen befreien kann ich ihn nicht. Meine Liebe aber ist unendlich, und sie wird dem Gegner jede Seele abbringen. Die Liebe wird erreichen, dass sich der Wille eines jeden Wesens einmal wandelt und mir zukehrt. Und dafür bin ich gestorben am Kreuz, dass der geschwächte Wille des Gefallenen Stärkung erfahre. Und also habe ich die Welt erlöst aus der Knechtschaft des Satans. Amen.